Selbst aber trat er dem Atreus-Sohn Agamemnon entgegen und nahm ihm ab den ererbten Stab, der niemals zerstörbar, und schritt mit ihm zu den Schiffen der erzumschirmten Achaier. Wen von den Königen oder Männern von Rang er auch antraf, den hielt er mit sanften Worten zurück, zu ihm tretend. »Bist du bei Trost? Nicht steht es dir an, wie ein Feigling zu bangen, sondern setz selbst dich hin und heiß sich setzen die Mannen. Noch weißt du ja nicht sicher, wie der Atride gesinnt ist. Jetzt stellt er sie auf die Probe, bald straft er die Söhne Achaias. Haben nicht alle im Rat wir gehört, wie er sich geäußert? Dass er sich nur nicht erzürnt und züchtigt die Söhne Achaias. Groß ist die Leidenschaftlichkeit des Königs, den Zeus nährt. Zeus entstammt seine Würde, es liebt ihn Zeus, der auf Rat sind. Welchen Mann aus dem Volke auch sah und antraf beim Schreien, den schlug er mit dem Stab und fuhr ihn an mit den Worten, »Bist du von Sinnen? Sitz still und hör auf die Rede von andern, die mehr taugen als du. Ohne Kampfgeist bist du, ohne Wehrkraft, und nichts zählst du, weder im Kampf noch bei der Beratung. Nicht alle wollen wir hier doch Könige sein, wir Achaier. Ungut ist die Befehlsgewalt vieler. Einer befehle, einer sei König, dem Kronos, des schlauen Sohn, sie verliehen.« So schritt er gebietend durchs Heer hin. Die aber stürmten wieder zum Sammelplatz zurück von den Schiffen und Hütten, lärmend, wie wenn das Gewoge des mächtig rauschenden Meeres lautstark am Ufer tost und es donnern die Wogen der Salzflut. Und alle anderen setzten sich hin, auf den Sitzen gezügelt. Nur Thersites allein, der kreischte maßlos noch weiter. Dieser wußte im Herzen viel ungebührliche Worte, nur um drauf los nicht nach Anstand mit den Fürsten zu streiten, vielmehr mit Dingen kam, die, so schien ihm, auf die Argeier lächerlich wirkten. Der hässlichste Mann, der nach Troja gelangt war, krummbeinig war er und hinkend auf einem Fuß, und die beiden Schultern waren ihm bucklig, eingezogen zur Brust hin, spitzig lief zu ihm der Schädel, drauf spross ihm nur Schütter die Wolle. Höchst widerwärtig war er, zumal dem Achill und Odysseus, beide pöbelte er stets an. Doch diesmal, schrill kreischend, zog er in den Schmutz Agamemnon, den Edlen. So grollten schrecklich ihm die Achaier und nahmen's ihm übel im Herzen. Doch mit lautem Geschrei verunglimpfte er Agamemnon. »Atreus Sohn, was klagst du schon wieder? Worauf bist erpicht du? Voll ist dir deine Hütte von Erz, und auch Frauen in Fülle sind in den Hütten Auserlesene, die wir Achaier immer als Erstem dir geben, so oft eine Stadt wir erobern. Oder brauchst du noch Gold, das ein rossebezähmender Troer dir als Lösegeld für den Sohn aus Ilios anschleppt, den ich selbst gefesselt gebracht oder sonst ein Achaier? Oder ein junges Weib, um in Liebe dich ihr zu vereinen, die du für dich dann gesondert zurückhältst? Wahrhaftig, nicht richtig ist es, als Führer die Söhne Achaias ins Unglück zu bringen. Schlappschwänze ihr, feige Säcke, Weiber, nicht Männer Achaias. Kehren wir doch heim mit den Schiffen und lassen wir den hier in Troja seine Ehrengeschenke verdauen, dass hautnah er fühle, obwohl auch wir ihm etwas helfen im Kampf oder gar nicht, ihm, der auch jetzt dem Achill, der weit besser als er ist, die Ehre raubte und das Geschenk behält, das er selber ihm fortnahm. Aber Achilleus hat keine Galle im Leib, er ist träge, sonst hättest du Atride zum letzten Mal heute beleidigt.« Also sprach Thersites und schalt Agamemnon den Hirten über das Kriegsvolk. Doch schnell trat zu ihm der edle Odysseus und herrschte finsteren Blicks ihn an mit wuchtiger Rede. »Wirrer Schwätzer Thersites, wenngleich ein tönender Redner, Schluss jetzt! und wage nicht, ganz allein mit den Fürsten zu streiten, denn so erbärmlich wie du, behaupte ich, ist keiner der anderen Sterblichen, die mit den Atreus-Söhnen nach Ilios kamen. Drum führe nicht andauernd die Fürsten im Mund, wenn du redest in der Versammlung, und schmähe sie nicht und verficht nicht die Heimkehr. Noch wissen wir nicht genau, wie die Sache einst ausgeht, ob wir Achaier im Glück oder Unglück nach Hause gelangen. Deshalb sitzt du jetzt hier und verlästerst den Hirten des Kriegsvolks, Atreus' Sohn Agamemnon, nur weil der Danaer Helden reichlich ihm geben und provozierst ihn in der Versammlung? Doch das sage ich dir frei heraus, und das wird sich erfüllen. Treff ich dich noch einmal an, so närrisch redend wie eben, nicht mehr sitze Odysseus dann der Kopf auf den Schultern, und nicht mehr möchte ich weiter Telemachos Vater dann heißen, wenn ich dich nicht schnappe und dir vom Leib reiß die Kleider, Mantel und auch das Hemd, und was rings dir umhüllt deine Blöße, und dich heulend und nackt zu den schnellen Schiffen hinjage, fort dich aus der Versammlung prügelnd mit schimpflichen Hieben, sprach's und schlug ihm mit dem Stab über Rücken und Schultern. Der aber krümmte sich und reichlich entquollen ihm Tränen. Und eine blutige Strieme trat ihm hervor auf dem Rücken unter dem goldenen Stab, und er setzte sich nieder und bebte, Schmerz gepeinigt, mit leerem Blick wischte ab er die Tränen. Die, so bedrückt sie auch waren, lachten doch über ihn herzlich, und so sprach manch einer und blickte dabei auf den Nachbarn. Wahrlich, schon tausendfach hat Odysseus Großes geleistet, ging er mit gutem Rat doch voran und schärfte die Kampflust. Doch was er jetzt tat bei den Argeiern, ist sein Bravourstück, da er den lästernden Worteschleuderer zum Schweigen gebracht hat. Schwerlich wird ihn ein weiteres Mal sein Mannesmut treiben, über die Könige herzuziehen mit scheltenden Worten. So sprach das Heer. Da erhob sich der Städtezerstörer Odysseus, haltend den Stab. Neben ihm die funkeläugige Pallas, die, einem Herold gleichend, gebot dem Kriegsvolk zu schweigen, dass der Achaier Söhne, die Vordersten wie die zuhinterst, hören könnten die Rede und seinen Ratschlag bedächten. Gutes sinnend ergriff er das Wort und sagte vor ihnen: Jetzt sind also Atride, Herr, die Achaier dabei, dich in den Augen der ganzen Welt zum Versager zu machen, und erfüllen dir nicht das Versprechen, das sie gelobten, noch auf dem Weg hierher vom rossenährenden Argos. Heimkehren würdest du erst, wenn Ilios Mauern gefallen. Denn so wie kleine Kinder und wie verwitwete Frauen jammern einander sie vor, sie wünschten, nach Hause zu kehren. Wirklich, Mühsal und Qual ist es, herum hier zu sitzen, denn wenn da einer auch nur einen Monat fern seiner Gattin ausharrt, verdrießt's ihn auf seinem Schiff, dem Ruderbankreichen, dass ihn des Winters Sturmwinde hemmen und tosender Seegang. Für uns aber ist's schon das neunte Jahr, das jetzt umläuft, dass wir hier weilen. Drum verüble ich auch den Achaiern nicht ihren Missmut bei den gekrümmten Schiffen. Doch gleichwohl wäre es schimpflich, so lange hier zu weilen, mit nichts heimzukehren. Harrt, Freunde, aus und wartet ein Weilchen, bis dass wir erfahren, ob Kalchas Wahres uns verkündete oder sich irrte. Wissen wir doch dies genau tief im Innern. Ihr alle seid Zeugen, außer jene, die die Todeskehren entrafften. Gestern erst war's, wie mich dünkt, als sich unsere Schiffe in Aulis sammelten, Priamos und seinen Troern Schlimmes zu bringen, und wir, rings um die Quelle an den geweihten Altären, Opfer den Göttern brachten, vollkommene Festhekatomben unter der schönen Platane, von der klares Wasser dahinfloß. Da, ein gewaltiges Zeichen, Eine Schlange, am Rücken blutrot, grässlich, dieselbe ans Licht der Olympia ja schickte, schoss vom Altare hervor und schnellte hin zur Platane. Dort aber waren Sperlingsjunge, hilflose Kinder auf dem obersten Ast, sich duckend unter den Blättern, acht, und dazu die Mutter, die sie geboren als neunte. Und da fraß jene auf, die erbärmlich piepsende Jungbrut, während die Mutter klagend flatterte um ihre Kinder, bis jene, hoch sich biegend, die Schreiende packte am Flügel. Doch nachdem sie die Sperlingskinder verzehrt samt der Mutter, machte sie unsichtbar jener gleiche Gott, der sie sandte, denn es versteinerte sie der Sohn des verschlagenen Kronos. Wir aber standen stumm und staunten, was da passiert war, wie so ein schreckliches Untier ins Opfer der Götter gedrungen. Kalchas jedoch legte gleich das Geschehene aus mit den Worten: »Was seid ihr plötzlich so still, ihr Haupthaar umwallten Achaier? Dies ließ als großes Zeichen uns Zeus, der auf Rat sind, erscheinen. Spät kommt's, und spät erst erfüllt sich's zu unvergänglichem Ruhme. So wie diese die Sperlingskinder fraß und sie selber, acht, und dazu die Mutter als neunte, die sie geboren, so werden wir genauso viele Jahre dort kämpfen, aber im zehnten die Stadt voll breiter Straßen erobern.« So sprach jener damals, und das erfüllt sich nun alles. »Los, harrt hier alle aus, ihr gutgeschinnten Achaier, bis wir die große Stadt des Priamos haben genommen.« So sprach er. Die Argeier jauchzten da laut, und die Schiffe ringsum erdröhnten grässlich unterm Geschrei der Achaier, während die Rede sie lobten des göttergleichen Odysseus. Da nun begann der Gerenier Nestor, der Lenker der Rosse. »Nein doch, wahrhaftig, wie Kinder redet ihr in der Versammlung, Unreife, denen gar nichts liegt am Handwerk des Krieges. Was wird nur aus unseren Verträgen und Eiden jetzt werden? Wandern sollen ins Feuer Beschlüsse und Pläne der Männer, Spenden reinen Weins und der Handschlag, worauf wir vertrauten. Nur so mit Worten nämlich streiten wir. Und kein Mittel können wir finden, trotz der langen Zeit, die wir hier sind. Du, Atreide, wie bisher mit unbeirrbarem Vorsatz, führ die Argeier auch weiter an in mächtigen Schlachten, die aber da lass krepieren, die ein oder zwei, die gesondert von den Achaiern dran denken. Erfolg wird ihnen verwehrt sein, heim nach Argos zu kehren, noch ehe klar wir durchschauen, ob Zeus des Ägisträgers Versprechen Trug war, ob Wahrheit. Denn ich weise drauf hin. Es nickte der mächtige Kronion damals uns zu, als wir in die schnell dahinfahrenden Schiffe stiegen, um den Troern Tod und Verderben zu bringen. Rechts hin blitzend ließ er uns günstige Zeichen erscheinen. Drum dringe keiner darauf, zuvor nach Hause zu fahren, ehe nicht jeder eine der troischen Frauen beschlafen und so Helenas seelische Qualen und Seufzer gerächt hat. Wenn aber einer wild darauf aus ist, nach Hause zu fahren, fass er nur an sein Schiff, das schwarze, gut überdeckte, dass er noch vor den anderen sein Ende und Schicksal erreiche. Doch Herr, bedenke selbst dich gut und hör auch auf andere, und nicht verwerfen sollst du das Wort, das ich dir nun sage. Teil, Agamemnon, die Krieger auf in Stämme und Sippen, dass die Sippe der Sippe helfe, die Stämme den Stämmen. Gehst du so vor und gehorchen dir die Achaier, erkennst du gleich darauf, wer von den Führern nicht taugt und wer von den Mannen und auch wer tüchtig ist, denn sie werden je für sich kämpfen. Ferner erkennst du, ob göttliche Fügung Trojas Zerstörung hindert oder die Feigheit und Unfähigkeit unserer Krieger. Ihm erwiderte drauf der Oberherr Agamemnon: Wahrlich, erneut übertriffst du im Reden die Söhne Achaias. Hätt ich doch, Vater Zeus, Athene und Phoibos Apollon, 10 so gute Berater unter meinen Achaiern, dann würde bald sich die Stadt des Herrschers Priamos beugen. Ist sie durch unsere Hände genommen und restlos vernichtet? Doch mich schlug Zeus, der Kronide, der Träger der Ägis, mit Sorgen, der mich in sinnlose Händel und Zänkereien hineinstürzt. Denn da bekämpften wir, ich und Achilleus, wegen des Mädchens uns mit feindlichen Reden, und ich begann mit der Schroffheit. Sind wir aber je wieder einig in unseren Plänen, nicht länger säumt dann den Troern das Unheil und auch nicht ein Weilchen. Jetzt aber geh zum Frühmahl, damit wir den Kampf dann beginnen. Gut schärfe jedermann den Speer, gut richt er den Schild her, gut dann gebe jeder den schnellen Pferden ihr Futter, gut prüfe jeder rings um den Wagen und denk an die Feldschlacht, dass wir den ganzen Tag uns messen im schrecklichen Kampfe. Denn nicht die kleinste Rast wird es geben zwischen den Kämpfen, es sei denn, dass die Nacht kommt und scheidet den Kampfmut der Männer. Schweiß durchtränkt um die Brust wird bei manchem das Tragband des Schilds sein, der den Mann ringsum schirmt, und die Hand um die Lanze wird müde. Schwitzen wird auch manch eines Gespann vor dem glänzenden Wagen. Wen ich aber fernab der Schlacht mit der Absicht erblicke, bei den gekrümmten Schiffen zurückzubleiben, der darf dann nicht damit rechnen, dass er entrinnt den Hunden und Vögeln. So sprach er. Die Argeier jauchzten da laut, wie die Woge an steiler Küste brüllt, wenn der Südwind kommt und sie aufpeitscht, an einem Fels, der vorspringt. Nie lassen die Wogen ihn ruhen, dank vielfältiger Winde, wenn hier oder dorthin sie wehen. So standen sie nun auf und stürmten los zu den Schiffen, fachten Feuer an bei den Hütten und nahmen das Mahl ein. Und einer opferte diesem, ein anderer jenem der ew'gen Götter und flehte dabei, dem Tod in der Schlacht zu entrinnen. Der aber brachte ein Rind dar, Agamemnon, der Männerherrscher, ein fettes, 5 Jahre altes, dem mächt'gen Kronion, lud dann die Alten zu sich, die besten aller Achaier, Nestor zuallererst, Idomeneus dann, den Gebieter, ferner die beiden Ajas und Tydeus' Sohn Diomedes. Und als 6. Odysseus, Zeus ebenbürtig an Klugheit. Und von selbst kam zu ihm Menelaos, der tüchtige Rufer, denn er wusste im Herzen, wie sehr sein Bruder sich mühte. Und sie umstanden das Rind und entnahmen dem Korbe die Gerste. Und unter ihnen sprach betend der mächtige Fürst Agamemnon: Zeus, erhabenster, größter, schwarzwolkiger, wohnend im Äther, nicht mögt die Sonne sinken und das Dunkel heraufziehen, eh ich nicht Priamos Dachgebälk zum Einsturz gebracht hab, Rauch verkohlt und die Pforte verbrannt mit vernichtendem Feuer und Hektors Panzer um die Brust in Stücke zerhauen mit dem Schwert und viele seiner Gefährten rings um ihn kopfüber hingestreckt im Staub sollen die Erde sie beißen. So sprach er. Doch noch nicht wollte ihm dies Kronion gewähren. Nein, nahm die Opfer zwar an, aber mehrte die missliche Drangsal. Aber als sie gebetet und Opfergerste geworfen, bogen dem Vieh sie die Hälse, schlachteten, häuteten es ab, schnitten die Schenkelknochen heraus, umhüllten mit Fett sie, doppelt geschichtet, und legten das rohe Fleisch noch darüber. Und all dies verbrannten sie nun auf trockenen Scheiten, spießten auf das Gekröse und hielten es über das Feuer. Als sie die Schenkel verbrannt und die inneren Teile gekostet, schnitten sie das Übrige klein und steckten's auf Spieße, brieten es mit Umsicht und zogen's dann wieder herunter. Als sie die Mühe geendet und sich die Mahlzeit bereitet, schmausten sie nun und ermangelten nicht des gebührenden Anteils. Aber als sie verscheucht ihr Verlangen nach Essen und Trinken, da nahm das Wort der Gerenier Nestor, der Lenker der Rosse. Ruhmreichster Atreus Sohn Agamemnon, Herrscher der Männer, lass uns hier jetzt nicht lange mehr reden und nicht mehr länger aufschieben unser Werk, das uns der Gott in die Hand legt. Auf denn! Herolde sollen der erzumschirmten Achaier Kriegsvolk durch Ausruf nun bei den Schiffen versammeln. Wir aber wollen sogleich, wie wir sind, zum weiten Heer der Achaier gehen, damit wir noch schneller seine Kampflust erwecken. Sprach's, und Agamemnon, der Herrscher der Männer, gehorchte. Auf der Stelle gebot er den weithin tönenden Rufern, aufzurufen zum Kampf die haupthaarumwallten Achaier. Die also riefen es aus. Und im Nu kamen jene zusammen, aber die um den Atreus-Sohn, die Fürsten, die Zeus nährt, schufen geschäftig Ordnung, darunter Athene, die Ägis haltend, die ungemein kostbar und alterslos war und nicht sterblich. Von dieser hingen herab aus lauterem Gold 100 Quasten, alle schön gezwirnt, 100 Rinder wert eine jede. Mit dieser stürmte sie blitzend dahin durchs Heer der Achaier, trieb sie zum Gehen an und rief im Herz eines jeden wach die Kraft, unentwegt sich in Krieg und Schlacht zu bewähren. Gleich wurde ihnen das Kämpfen reizvoller noch als die Heimkehr in den bauchigen Schiffen ins liebe Land ihrer Väter.